Sehr wirksam kam dieser unüberbrückbare Unterschied zwischen der Psychologie des arischen Menschen in der doppelten Bedeutung des Genitivs und der des Juden in einer langwierigen Diskussion zur Geltung, welche die neu begründete Gesellschaft für angewandte Psychopathologie im Sommer 1920 im Hörsaal der Klinik Wagner-Jauregg abhielt. Hier, wo in, wie es schien, unvereinbarer und unüberbrückbarer Divergenz die von Sigmund Freud begründete Psychopathologie mit der von dessen Anhängern derart herabbezeichneten Schulpsychologie zusammenprallte, wäre dank der Vogelstrauß-Spielerei und schlauen Vertuschung auf der einen, dank der Ahnungslosigkeit und wohl auf feigherzigen Ängstlichkeit im Aufdecken der wahren Zusammenhänge auf der anderen Seite, die Diskussion ergebnislos verlaufen, wenn der Verfasser sich nicht als letzter zum Worte gemeldet und den Versuch gemacht hätte, die tieferen Gründe der Unvereinbarkeit und Verständigungsunmöglichkeit beider Richtungen aufzudecken. Der Inhalt dieser Darlegung aber war folgender: Psychoanalyse oder Schulpsychologie. Der Grundirrtum aller Psychopathologie, ja jeglicher praktischen Anwendung psychologischer Theorien, besteht darin, dass stets von der Seele des Menschen ausgegangen wird, wobei völlig außer Acht gelassen wird, dass es in der Grundstruktur der seelischen Anlage Verschiedenheiten und Divergenzen gibt, die es verursachen, dass die Wissenschaftler je nach ihrer Zugehörigkeit zu bald dieser, bald jener seelischen Grundstruktur die dementsprechenden Methoden verfechten und ihre Meinungsverschiedenheiten und Misshelligkeiten demnach nicht früher geklärt werden können, als bis die überbrückende Erklärung hierfür gefunden sein wird. Aller Psychologie aber muss das vorausgehen, was ich die Biologie des Geistes nennen möchte. Erkenntniskritik und Erkenntnis der wichtigsten Faktoren, die zur psychischen Grundstruktur der verschiedenartigen Rassen beitragen. Einer der wichtigsten Faktoren aber zum Gesamtbild einer seelischen Struktur bildet Bejahung und Verneinung der Seele von Seiten der Umwelt. Dies ist biologisch ein nicht minder bedeutender Faktor als etwa im pflanzlichen Bereich Belichtung und Bewässerung, die, richtig verabreicht, gleichsam der physiologischen Bejahung der Pflanze gleichkommen, während ihr Fehlen oder aber die falsche Dosierung gleichsam die physiologische Verneinung des Organismus in gewisslich einleuchtender Analogie darstellen. Ebenso nun aber wie eine Pflanze, die durch die unzureichende oder falsche Ernährung physiologisch verneint wird und demnach nicht zur völligen Entfaltung gelangen, sondern irgendwie kränkeln und leiden wird, ebenso sehr wird auch die menschliche Seele, wenn die zu ihrer Entfaltung wichtigste Bejahung einer ihr wohlgesinnten Umwelt fehlt, geradezu a priori zum Kränkeln, zum Leiden, zur psychopathologischen Grundveranlagung vorherbestimmt sein. Dieser unendlich wichtige Faktor von Bejahung und Verneinung der menschlichen Seele durch die Umwelt bildet namentlich in der Kindheit einen derart bedeutsamen Faktor für das künftige Gesamtbild der Seele, dass wir geradezu die beiden Grundtypen des bejahten und des verneinten Menschen für die Psychologie und die Psychopathologie werden aufstellen müssen. Die von der deutschen Wissenschaft begründete sogenannte Schulpsychologie hatte nun aber den bejahten Menschen so sehr zur selbstverständlichen Voraussetzung aller seelischen Betrachtung, dass sie die psychischen Regungen des von Haus aus verneinten Menschen weder kannte, noch, als dieselben in ihr Blickfeld gerieten, erkannte, noch endlich die wissenschaftlichen Theorien, die der gleichen Grundstruktur entsprangen, anerkannte. Nun aber gilt es, ein der Wissenschaft wenig würdiges Vogel-Strauß-Spiel in den Fragen psychischer Forschung endlich aufzugeben, wollen wir zur letzten Einsicht gelangen. Es gilt zu erkennen, dass mit dem Auftreten des Judentums unter den europäischen Wirtsvölkern eben jene Verneinung der jüdischen Rasse im täglichen Umgang mit den Wirtsvölkern einsetzte, die den von seiner Umwelt verneinten Menschen erschuf und zum ersten Male in den Bereich der psychologischen Wissenschaft eindringen ließ. Als nun aber mit Professor Freud eine der gleichen Grundstruktur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, entsprechende und den gleichen Verneinungsphänomenen gemäße Psychopathologie hervortrat, was Wunder, dass diese seltsam neuen psychischen Phänomene bei den in der Grundstruktur anders Veranlagten durch das schmerzliche Erlebnis der Verneinung niemals hindurchgegangenen Männern der Wissenschaft befremden, die entsprechenden Psychopathologie aber Ablehnung und Verständnislosigkeit fanden. Zwar bot die Großstadt mit ihren zahlreichen seelischen Erkrankungsphänomenen von Vereinsamung, Ziellosigkeit, fehlenden Anschluss soziologischer und erotischer Natur, Rastlosigkeit und Unbehagen genugsam Verneinungen, also dass hin und wieder Individuen vorkamen, die ähnliche Symptome aufwiesen wie die jüdische Rasse, doch aber war der gekränkte und also zumeist seelisch erkrankte Mensch den Wirtsvölkern nicht derart zum selbstverständlichen Ausgangspunkte wissenschaftlicher Betrachtung geworden, dass eine ihm allgemein angepasste und verdankte Wissenschaft auf Billigung oder auch nur auf Verständnis hätte stoßen können. Gleich das Verhalten im Erotischen ist ein Musterbeispiel für Divergenz und abgründige Verschiedenheit des bejahten und des verneinten Menschen. Nicht nur aber, dass die semitische Rasse bedeutend früher zu erotischer Reife gelangt, der 13. Geburtstag gilt bei den Juden als der Tag der Mannwerdung, gerade die Verneinung des Ichs durch Ablehnung von Seiten des Wirtsvolkes erzeugt ein so vollständig anderes Verhalten in der Erotik, dass wir begreifen können, die deutsche Psychologie sei diesen Phänomenen und der entsprechenden Wissenschaft verständnislos gegenübergestanden.